mit Sicherheit kein Traum. Aber morgen werde ich sterben. Und heute will ich meine Seele erleichtern. Holt mich doch hier raus, es ist alles so steril, ich halte das nicht mehr aus.